Die deutsche Handelskette Hertie hatte das Unternehmen erst vor 4 Jahren vom angeschlagenen Karstadt-Konzern erworben. Der hatte zuvor die Häuser, die von der Verkaufsfläche her deutlich kleiner waren als die eigentlichen Karstadt-Filialen, ausgegliedert. Unter dem Namen Karstadt Kompakt. Rund 500 Millionen Euro zahlte Dorney Day für die 73 Warenhäuser. Eine beachtliche Summe, die wieder reingeholt werden sollte, und zwar über die Mieten, erklärt Hertie-Sprecher Wolfgang Weber-Tedi. Diese Mieten wurden erhoben, um die Transaktion, um den Kauf der damaligen Karstadt-Kompakthäuser, die dann Hertie umbenannt wurden, zu finanzieren. Man hat dann die Immobilien von dem Warenhausgeschäft abgetrennt und als Sicherheiten hinterlegt und dadurch diese Finanzierung durchgezogen. Und zugleich hat man den Warenhäusern eben sehr hohe Mieten aufgebürdet, um den Schuldendienst leisten zu können auf den Immobilien. Die Mieten machten bis zu 20% des Umsatzes aus. Üblich sind in der Branche sonst 5%. Und da die Einnahmen nicht sprunghaft anstiegen, schien der Weg in die Pleite absehbar. Und das, obwohl Dorney Day die Miete durchaus hätte senken können. Schließlich gehörten dem Investor sowohl die Immobilien als auch der Mieter, erklärt Hertie-Sprecher Wolfgang Weber-Tedi. Der Eigentümer des Warenhausbetriebes und der Eigentümer der Immobilien sind wirtschaftlich die gleichen Personen. Das heißt, diese haben diese Insolvenz damit auch verursacht. Insolvenzverwalter Bina Beer, der seit vergangenem Juli Investoren sucht, fand dann auch ungewöhnlich deutliche Worte. Auch wenn er den Begriff sonst nicht gebrauche, aber hier träfe er zu. Dorney Day sei nichts weiter als eine miese Heuschrecke. So habe der Eigentümer umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Filialen versprochen, dann jedoch nicht einmal dringend benötigte Brandmelder gekauft. Die Investmentfirma sei lediglich an den Grundstücken interessiert gewesen, so der Vorwurf. Doch auch wenn aus London keine Hilfe zu erwarten und jetzt offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet ist, will Bär nicht aufgeben. Er sucht weiter nach Investoren. Die Meldung des Nachrichtenmagazins Focus, das Schweizer Familienunternehmen Loeb interessiere sich für Hertie, will der Firmensprecher nicht kommentieren. Im Gespräch ist auch eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit nach der Schließung der ersten 19 Filialen nicht auch noch die restlichen 54 dicht machen müssten, brauche Hertie dringend Unterstützung zu fairen Konditionen, sagt Wolfgang Weber-Tedi.